Aus Anlass des 19. Jahrestages der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas und des 90. Jahrestages der Bildung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus brachten die ausländischen Zeitschriften und Zeitungen Sonderbeiträge. Die Zeitschrift Gojilenzi, Oktobernummer von Hongkong, China, die bulgarische Zeitung Iskra, Oktobernummer, die brasilianische Zeitung Ora da Povo und die syrische Zeitung Al-Baas berichteten unter mehreren Titeln wie zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas und der Neubeginn der koreanischen Revolution, der 90. Jahrestag der Bildung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus, über die Bildung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus und deren historische Bedeutung und lobpriesen die ruhmreiche Partei der Arbeit Koreas, die die Armee und das Volk der TVRK zur Schaffung der epokalen Wundertaten und Umwälzungen aufrüttelte. In der Zeitschrift Gojilenzi, Oktobernummer von Hongkong, China, erschienen die Fotos von Genossen Kim Jong-il und Kim Jong-un.